Dialoge Seite 117. Machiavell. Was ist der Staatsrat? Er ist ein Scheingebilde einer politischen Körperschaft mit der Bestimmung, die Verordnungsgewalt an den Herrscher weiterzugeben. Dialoge Seite 118. Er ist nur ein Redaktionskomitee. Wenn der Staatsrat eine Verordnung erlässt, so ist es der Herrscher, der sie erlassen hat. Wenn er eine Entscheidung trifft, so ist es der Herrscher, der sie trifft. Oder es ist, wie man sich heute ausdrückt, die Verwaltung. Die Verwaltung ist Richter und Partei in eigener Sache. Dialoge Seite 120, Montesquieu. Wiederholen wir. Du schaffst Recht, erstens in Form von Vorschlägen an die gesetzgebende Körperschaft, zweitens in Form von Erlässen, drittens in Form von Senatsbeschlüssen, viertens in Form allgemeiner Verordnungen, fünftens in Form von Beschlüssen des Staatsrates, sechstens in Form von ministeriellen Erlässen, siebentens in Form des Staatsstreiches. Dialoge Seite 120, Machiavell. Du hast nicht genügend bemerkt, dass sich meine Verfassung über eine Menge erworbener Rechte ausschwieg, die mit der neuen Ordnung der Dinge unvereinbar sein würden. So verhält es sich zum Beispiel mit der Freiheit der Presse, mit dem Vereins- und Versammlungsrecht, der Unabhängigkeit der Behörden, dem allgemeinen Wahlrecht und mit auch vielen anderen Dingen, die verschwinden oder doch von Grund aus umgestaltet werden müssen. Dialoge Seite 121. Aber es muss dazu der richtige Augenblick gewählt werden, denn ein Missgriff in dieser Beziehung kann alles verderben. In meiner Abhandlung vom Fürsten habe ich einen Grundsatz aufgestellt, der für das Vorgehen in einem solchen Fall als Regel dienen soll. Der Usurpator muss auf einmal alle Stränge anwenden, die seine Sicherheit erheischt, um nicht noch einmal darauf zurückkommen zu müssen, denn später wird er nicht mehr imstande sein, seinen Untertanen gegenüber Änderungen zum Guten oder zum Bösen durchzuführen. Wenn zum Bösen, hast du keine Zeit mehr, sobald sich das Glück vor dir abgewendet hat. Wenn zum Guten, werden dir deine Untertanen keinen Dank wissen für eine Veränderung, die sie als erzwungen betrachten. Dialoge Seite 122. Am nächsten Tage nach der Verlautbarung meiner Verfassung werde ich eine Reihe von Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen, die mit einem Schlag die Freiheiten und Rechte unterdrücken werden, deren Ausübung gefährlich sein könnte. Montesquieu. Der Augenblick ist in der Tat gut gewählt. Das Land ist noch betäubt von den Schrecken deines Staatsstreiches. Man hat dir für deine Verfassung nichts verweigert, da du alles nehmen konntest. Für deine Verordnungen hat man dir nichts zu erlauben, da du nichts verlangt und alles nimmst. Trotz der Härte deiner Hand und trotz deines Scharfblickes gestehe ich dir, dass ich kaum glauben kann, dass sich das Land in Erwartung eines zweiten Staatsstreiches, der sich hinter den Kulissen in Reserve hält, nicht erheben wird. Machiavell. Das Land wird aus freien Stücken die Augen schließen, denn bei den Voraussetzungen, unter denen ich aufgetreten bin, ist es der Wirren müde, es sehnt sich nach Ruhe, wie der Sand der Wüste nach einem Regenguss, der dem Sturm folgt. Montesquieu. Du verwendest wirklich hübsche Bilder in deinen Ausführungen. Das geht zu weit.